Welt zerspaltet. Nur Rechnung und Mord, nur Rechnung und Mord, nur Rechnung und Mord. Dass die Welt selbst erspaltet, dort, wovon mein Bruder galtet. Pure Rechnung, Seele fort, pure Rechnung, fort, fort, Seele fort. Pure Rechnung, pure Rechnung.